Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp zwei Stunden mit Songs, die alle von einer begnadeten Sängerin gesungen werden, Aretha Franklin. Am Mikrofon ist Michael Frank. Dezember 1967 wurden die Aufnahmen zu Aretha Franklins drittem Album für ihre neue Plattenfirma Atlantic abgeschlossen. Neben bekannten Hits wie Chain of Fools und A Natural Woman gibt's da auch den 1A New Orleans Groove der Nummer gerade zu hören. Ursprünglich war der Song in England in diesem Jahr, also 1967, ein Hit für den USA-Immigranten PJ Proby gewesen. Bobby Gentry nahm den Song auch auf. Nicky Hokey heißt er. Zu finden auf Aretha Franklins Album Lady Soul. Wie gesagt, war das die dritte Songsammlung, die in diesem Jahr mit ihr produziert wurde, bei heutigen Verhältnissen undenkbar, selbst wenn ein neuer Act plötzlich erfolgreich wird. Ende 1966 war Aretha Franklins kommerziell nicht sonderlich erfolgreiche Zeit bei Columbia Records vorbei. Mal hatte man versucht, ein Jazzpublikum anzusprechen, mal die Popkundschaft, aber trotz einiger künstlerischer Highlights und viel zu viel Streichersirup in den Arrangements wollte der richtige Durchbruch nicht gelingen. Als man bei Columbia das Ende der Vertragszeit kommen sah, bekam einer der Produzenten den Auftrag, für Columbia noch so viele Songs wie möglich mit ihr aufzunehmen. In weniger als einem Jahr produzierte Clyde Otis genug Songs für 5 weitere Aretha Franklin LPs. Die wurden dann während ihrer ersten erfolgreichen Jahre beim Konkurrenzlabel veröffentlicht. 1967 war also der Wendepunkt. Mit neuem Produzenten, anderen Studiomusikern, kongenialen Background-Sängerinnen und mit anderen Songs kamen plötzlich die Hits und der internationale Erfolg. Mit ein Grund war sicherlich das Vertrauen des Produzenten Jerry Wexler, Aretha einfach Aretha sein zu lassen. In seiner Autobiografie beschreibt er als einen Schlüssel für den authentischen Ausdruck der neuen Nummern, dass Aretha Franklin bei den Aufnahmen oft selber am Klavier saß, mit den anderen Musikern direkt kommunizierte. Hier ist ein Song von Aretha Franklins Idol Sam Cooke. Otis Redding hatte ihn schon gecovert, A Change Is Gonna Come, ein Song, der für die schwarze Bürgerrechtsbewegung von besonderer Bedeutung war. There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. Just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Oh yeah. Aretha Franklin mit der Schlussnummer ihres ersten Albums für Atlantic Records, Sam Cooke's A Change Is Gonna Come. Das Album erschien im März 1967 und hieß so wie Aretha Franklins erste Hitsingle I Never Loved a Man the Way I Love You. Diverse andere Songs, die in keinem Haushalt fehlen sollten, sind auch auf diesem Album, unter anderem die Hitsingle Respect. In der Version des Songautors Otis Redding ging es um Respekt und Achtung allgemein. In der Version von Aretha Franklin bekam der Song zusätzlich feministische und sexuelle Obertöne. Sock It To Me sang der weibliche Chor, mit dabei Aretha Franklins Schwester Carolyn. Und sie und Aretha sind auch die Urheber dieser Wendung, heißt es zumindest in Mark Bigos Franklin-Biografie The Queen of Soul. Listen, dear, I realize that you've been hurt deeply. because I've been there. But regardless to who, what, why, when, and where, we're all precious in his sight. And a rose is still and always will be a rose. Aretha Franklin anno 1998 mit einem Song von Ex-Fugees-Sängerin Lauryn Hill. Aretha Franklin übernimmt hier die Rolle einer älteren Frau, die einer jüngeren beisteht. Sie sagte einmal über diesen Song: Was Lauryn mit dem Song sagen wollte, ist, glaube ich, egal, was du für eine Beziehung hinter dir hast, du bist noch immer eine Blume, du bist immer noch wunderbar. A Rose is Still a Rose heißt der Song, zu finden auf dem gleichnamigen und bisher letztem Album von Aretha Franklin. Lead me on.

Es gibt Musik, nach der der Moderator oder die Moderatorin am besten erstmal gar nichts sagen würde und eine Weile schwiege. 1956 war Aretha Franklin 14 Jahre alt. Als Kind hatte sie schon begonnen, im Chor ihres Vaters zu singen, des Baptistenpredigers Reverend Clarence Levon Franklin in Detroit, Michigan. Die Kirche, in der der Reverend predigte, konnte 4.500 Gläubige beherbergen und Reverend Franklin hatte mit seinen Predigten so großen Erfolg, dass das Chicagoer Blues und Rhythm and Blues Label Chess Records sie auf Singles veröffentlichte. 1956 nahm das Label auch seine Tochter auf. Aretha hatte 2 Jahre zuvor mit 12 Jahren das erste Mal als Solistin gesungen. Das waren gerade die beiden Seiten einer Single, die Chess Records damals veröffentlichte. Aretha Franklins Version von Precious Lord, Take My Hand. Im Hause des Reverend Franklins waren oft namhafte Musiker und Musikerinnen zu Gast. Gospelstars wie Mahalia Jackson oder die Soul Stirrers und Rhythm and Blueser wie Sam Cooke und Bobby Bland. Und Sam Cooke hatte natürlich auch mit Gospelmusik angefangen. Eines ihrer Vorbilder gehörte auch zu den Gästen, Dinah Washington. Nach deren Tod im Dezember 1963 nahm Aretha Franklin ein ganzes Album zu ihrer Erinnerung auf. Unforgettable heißt es. Alle Songs waren durch Dinah Washington bekannt geworden oder mit ihr assoziiert. Hier ist Aretha Franklin, 1964, mit Evil Gal Blues. Knows a moment wonderful moment when fate takes her hand. Aretha Franklin live anno 1964 oder 65. Once in a Lifetime heißt die Ballade. Ursprünglich erschien der Song auf ihrer 65er Live-Album Yeah. Das ist inzwischen eine Rarität geworden, aber der ein oder andere Track findet sich auf den vielen Kompilationen mit Material aus ihrer Zeit bei Columbia Records. 8 Alben von ihr erschienen zwischen 1961 und 66 und weitere 5 mit vorher unveröffentlichten Songs, nachdem Aretha Franklin zu Atlantic gewechselt hatte. Die Live-Platte von 1965 und ihr Columbia-Debüt mit der Rye Bryant-Combo sind aber leider die einzigen Platten, bei denen auf schulstige Streicher verzichtet wurde. Mehr von dem Columbia-Live-Album im zweiten Teil dieser Soundcheck-Folge zu Aretha Franklin ab 2.05 Uhr im Deutschlandfunk. Mit 18 Jahren hatte Aretha Franklin den Vertrag bei Columbia unterschrieben. Entdeckt wurde sie für das Label von John Hammond, der damals Vergleiche mit Billie Holiday nicht scheute. Die hatte er auch entdeckt in den 30er Jahren und später dann Bob Dylan und Bruce Springsteen. John Hammond versuchte Aretha Franklin dann auch als Jazzsängerin populär zu machen. Später gab es Versuche mit Coverversionen gerade gängiger Hits, das sie, also Aretha Franklin, fantastisch singen konnte, mit Ausdruckstiefe und in verschiedenen Stilen, war natürlich allen klar, aber erst in der Zusammenarbeit mit Produzent Jerry Wexler bei Atlantic Records entstand das gewisse Etwas. Short of fire. such a sham. Of a worried, a worried man. Ha ha! Ha ha ha ha ha! That's a sound of having a good time. That's a sound of pain. Change, change, change. Von Don Covey, gesungen von Aretha Franklin. Ende 1967 wurde die Nummer der fünfte Charts-Erfolg in diesem Jahr für Aretha Franklin, allerdings in einer kurzen Version ohne das gospelartige Intro. Die komplette Version erschien erstmals 1973 auf einer Best-of-Compilation und ist zurzeit als Bonustrack der CD-Edition von Aretha Franklins Album Lady Soul zu haben. Als Gitarristen für die Nummer engagierte Produzent Jerry Wexler Joe South und mit Hilfe einer tiefer gestimmten Gitarre und des Tremolo-Effekts des Verstärkers kam man dem Gitarrensound von Pop Staples ziemlich nahe. Pop Staples und seine Staples Singers gehörten seit den 50er Jahren zu den Stars der Gospel-Szene. Don Coverys Chain of Fools war ursprünglich inspiriert von Farmarbeitern, die Baumwolle pflückten. In der Version für Aretha Franklin war dann etwas anderes daraus geworden. Es geht um das Bewusstsein, nur ein weiterer Narr in der Kette von Narren zu sein, die der Lover respektlos behandelt. Aber eines Tages, improvisiert Aretha Franklin am Ende, wird diese Kette zerbrechen. Vor Chain of Fools gab es noch eine Nummer aus dem Jahr 1967, einen Track von Aretha Franklins erstem Album für Atlantic, Save Me heißt die Nummer. Komponiert wurde sie von den Franklin-Schwestern Aretha und Carolyn und von dem Saxophonisten Curtis Ousley alias King Curtis. Hier ist eine Eigenkomposition von Aretha Franklin, die 1972 auf LP erschien, von dem Album Young, Gifted and Black, der Song First Snow in Kokomo. Aretha Franklin mit First Snow in Kokomo von ihrem 72er Album Young, Gifted in Black. Der Titelsong dieses Albums war von Nina Simone komponiert worden, sie selber hatte ihn gesungen und das Duo Bob und Marsha aus Jamaika hatte einen Hit damit gelandet 1970 und Aretha Franklin demonstrierte damals ebenfalls schwarzes Selbstbewusstsein. Bekanntlich hatte sie schon in den 60er Jahren die Sache von Dr. Martin Luther King unterstützt. 1973 erschien Aretha Franklins nächstes Studioalbum. Im Inneren der aufklappbaren Hülle sah man Cartoon-Figuren mit Afro-Frisur. Sowas gab es zum Beispiel auch auf Covern von Miles Davis-Platten aus der Zeit. Aretha Franklins 73er Album heißt Hey Now Hey, The Other Side of the Sky. Die Aufnahmen entstanden im April und August 72 in Los Angeles und nach 11 Alben mit Jerry Wexler als Produzenten bzw. Co-Produzenten mit Arif Mardin und Tom Dowd gab es nun eine neue Version von Aretha Franklins Jazz-Seite, diesmal mit Quincy Jones als Produzent im Team mit Aretha Franklin herself. Together. take you there. Das war ein Track von Aretha Franklins 73er Album Hey Now Hey, The Other Side of the Sky, der Bernstein-Sondheim-Klassiker Somewhere. Aretha Franklin selber spielte das Klavier und Phil Woods Altsaxophon. Die Aufnahmen entstanden im Jahr 1972. Anfang desselben Jahres hatte Aretha Franklin auf Anregung ihres langjährigen Bewunderers und Produzenten Jerry Wexler ein ganzes Doppelalbum mit Gospelmusik aufgenommen. Das historische Ereignis wurde von keinem Geringeren als Sidney Pollack und seiner Crew auf Film gebannt. Bis heute ist das Material leider im Wesentlichen in den Archiven geblieben. Die Musik Gott sei Dank nicht. Hier ist Aretha Franklin mit einem Song von Rodgers Hammerstein. Der klingt hier so, als ob er nie etwas anderes gewesen wäre als ein Gospelsong voller Vertrauen auf die Kraft Gottes. You'll Never Walk Alone, Aretha Franklin, im Januar 1972, in der New Temple Missionary Baptist Church in Los Angeles. Whoa! walk on through the way. Get your courage together and walk on. Walk on through the rain. Although your dreams be dark.